Hören Sie jetzt. Blaupausen für eine bessere Welt. So, hallo und willkommen zu einer neuen Episode zu Blaupausen für eine bessere Welt. Ich habe heute praktischerweise mein Mikro vergessen, deswegen halte ich mein Telefon direkt ans Ohr dran, beziehungsweise in den Mund. Das finde ich ganz gut. Dann sieht es nicht so komisch aus und Leute denken, ich würde einfach telefonieren. Ist ja auch nicht so verkehrt. Ist ja doch ein bisschen was los hier. Ja, es ist am Montag, der 9.12. Wir haben den zweiten Advent durch und marschieren mit Meilenschritten auf Weihnachten zu. Ja, wir haben auch schon die ersten Weihnachtsmarkt Besuche, wahrscheinlich auch die letzten für dieses Jahr, Weihnachtsmarktbesuche für dieses Jahr hinter uns gebracht. Ich war ja schon bereits letzte Woche Dienstag, glaube ich. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, warum ich letzte Woche keinen nicht durchgehend podcastet habe jeden Tag. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich an einem Tag ja verabredet war zum Weihnachtsmarkt. Genau, machen wir kurz eine Pause. Ja, da war ich am Dienstag mit meinen ehemaligen Arbeitskollegen, ich fummel hier gerade noch ein bisschen am Ende rum, am Dienstag mit meinen Arbeitskollegen auf dem Weihnachtsmarkt. Da habe ich mich darüber aufgeregt, dass es alles so voll und so furchtbar teuer ist. Und ja, dass es irgendwie bedingt Spaß gemacht hat. Ein paar Leute zu sehen war halt schön, aber die ganze Atmosphäre drumherum war ein bisschen komisch. So, und jetzt waren wir am Samstag. Hat mir eine Kollegin empfohlen, den Geresheimer Weihnachtsmarkt, da ganz schön sein soll. Und ich habe nur gesehen, der ist nur an einem Wochenende im Dezember. Und es war genau das Wochenende jetzt. Da waren wir am Samstag Nachmittag, sind wir mit der kurzen rüber und waren da. Und es war richtig schön. Es ist halt nicht so groß. Auf diesem Gerikusplatz sind einige Buden da, aber eigentlich alles, was man braucht. Und zu Recht, ich würde sagen, annehmbare Preisen. Ja, das so. Da haben wir uns die Vorzeigeeltern jeweils zwei Glühwein gegönnt. Mein Göttergatte und ich. Und ich bin dann weitergezogen in die Altstadt. Meine Freundin mich gebeten, also weil ich mit einer Freundin verabredet war, eigentlich zum Geburtstag gesagt habe, dass wir dann einen Abend auf dem Weihnachtsmarkt verbringen. Und das Versprechen wollte ich dann einlösen, beziehungsweise habe dann eingelöst. Und es war noch voller. Also es war trockenes Wetter, nicht allzu kalt, also gefühlt nicht allzu kalt, bei den Menschenmassen sowieso nicht. Und es war so voll. Also man konnte sich nur irgendwo reinquetschen, Bauch einziehen, reinquetschen. Hoffen, dass man irgendwas bestellt. Und dann wurden auch Preise genannt. Ich habe irgendwie zwei Glühwein bestellt, da muss ich 15 Euro für zahlen. Also das ist auch irgendwie völlig absurd. Ja, Becherpfand. Ja, das ist irgendwie alles einfach unglaublich. Ja, von daher ist nicht mehr Becherpfand, die haben auch irgendwie Gläserpfand und alles wird gepfandet. Die Pappkartons für die Pommes auch noch. Also okay, jetzt nicht, aber das ist schon krass. Und dann waren wir auf der einen Weihnachtsmarkt. Da sind wir zu einem anderen gegangen und es war überall so komisch. Die Leute waren so komisch. Man war selber so komisch, weil man so betrunken war irgendwann mal. Ja, aber es ging. Also ich war jetzt mal gut dabei, aber jetzt nicht so sturzbesoffen. Wie ich nach vier Glühwein oder viereinhalb Glühweine und noch so einen Schnaps erwartet hätte. Meine Freundin war deutlich schlimmer dran. Aber die hat auch einen Glühwein mit Schuss getrunken. Und ich glaube, das hätte mich wirklich gekillt. Ja, und dann auf dem Rückweg war ich ja so stolz auf mich, dass ich ja rechtzeitig die Kurve gekratzt habe und gedacht, ah, cool, wenn du jetzt von der Altstadt zum Bahnhof rennst, weil es mal so 15 Minuten ungefähr sind, kriegst du noch schnell die S-Bahn. Und dann bist du ja ruckzuck zu Hause. Musst nicht die blöde Straßenbahn fahren. Die wirklich echt lange braucht. Ja. Bin dann zum Bahnhof gerannt. Hab tatsächlich noch die S-Bahn gekriegt. Und hab mich gefreut für den König. Hab meiner Freundin auch voller Freude geschrieben. Super. Hab's geschafft. Bin die Größte. Und ich war auch insgesamt 2 Stationen. Vom Hauptbahnhof bis zu uns. Die Bahn hält in der ersten Station. Ja, er ahnt schon, worauf es hinausläuft. Die Bahn hält an der zweiten Station. Vergisst aber die Türen aufzumachen. Geil, wir bleiben halt ein paar Minuten, also ein paar Augenblicke stehen. Keiner kann rein, keiner kann raus. Und die Bahn fährt einfach weiter munter nach Erkrath Nord. Und Gott sei Dank hat es in Erkrath Nord dann aufgemacht, wobei ich glaube, es hätte keinen großen Unterschied gemacht, hätte es aufgemacht oder nicht. Weil, ja, Tür aufgegangen, wir rausgerannt zum Fahrer. Was war los? Er hätte nichts gemerkt. Ja, was sollen wir jetzt machen? Ja, auf die andere Seite gehen. Und wo ist der Ausgang? Ja, keine Ahnung, da hinten muss er irgendwo sein. Ja, super. Die andere war natürlich gerade weg, die andere Bahn in die andere Richtung. Das heißt, wir waren irgendwie ein paar Leute, ich glaube, weiß nicht, 10 Leute oder so bestimmt. Sind wir die Station runter. Ich habe gedacht, ach komm, findest du dir mal ein Taxi, scheiß drauf. Bist du halt schöner zu Hause. Kann ja nicht so weit sein. Ja, und steigst halt in Erkrath Nord aus. Und das ist einfach so ein Wohn, mitten im Wohngebiet. Und da ist nichts. Und die andere Station, quasi auf, um auf die andere Seite zu gelangen, mussten wir auch gefühlt irgendwie halb Erkrath umrunden. Da nochmal schön 20 Minuten gewartet bei der Kälte. Und dann kam die Bahn zurück mit dem gleichen dusseligen Bahnfahrer. Also wir hätten auch bis zur Endstation fahren können, theoretisch da warten können. Und mit dem gleichen Vollidioten zurückfahren können. Naja. Auf jeden Fall hat er dann auf der Rückfahrt die Tür doch aufgemacht. Also sind wir. Jetzt bin ich dann eine halbe Stunde später als geplant oder sogar, glaube ich, noch mal länger als geplant zu Hause angekommen. Ja, das war der Samstag. Und am Sonntag war das Wetter relativ mies. Haben den ganzen Vormittag zu Hause rumgehangen. Und haben schon überlegt, ach Gott, wir wollten eigentlich zum Weihnachtsmarkt nochmal gehen. Ich habe auch noch meine Freundin angeschrieben, die auch ein Kleinkind hat. Ob die mitkommen mögen. Ja, die hat sich aber auch sehr positiv dem gegenüber gezeigt. Wollte eigentlich auch mit. Aber der Regen hat irgendwie gefühlt nicht aufgehört. Dann hat die mir geschrieben, ja, wir fahren so kurz nach drei los, wenn der Regen aufhört. Ich habe nur gedacht, Gott, wie es gerade regnet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann aufhört. Und witzigerweise war tatsächlich so, dass kurz nach drei der Regen aufhörte und wir dann auch losgetigert sind. Ja, und am Samstag, also ich muss mal sagen, auf diesem Weihnachtsmarkt ist in der Mitte so ein Kinderkarussell. Und die Kurze hat sich sehr begeistert von dem Karussell gezeigt, weil da waren ganz viele Autos und Motorräder. Und immer die ganze Zeit rum. Die ganze Zeit hat er drauf gezeigt. Und wir haben gedacht, hey, ihr habt bestimmt Bock drauf. So. Und die Kinder, die da drauf saßen, die sahen schon ein bisschen größer aus. Aber ich konnte es irgendwie nicht so ganz einschätzen, wie groß die tatsächlich sind. So. Ja, und dann sind wir am Sonntag hin und haben gedacht, komm, jetzt fahren wir mit der mal eine Runde. Ich den ersten Glühwein getrunken, quasi mir Mut angetrunken. Fahrt gekauft. Mit Kindchen mich reingesetzt, Kindchen erst protestiert. Dann ist es losging, war doch ganz schön. Aber ja, komm, dann kostet ihn direkt 8 Fahrten für 10 Euro. Und dann hast du abends was zu tun. Ja, gut, natürlich dann hatte sie irgendwann mal keinen Bock mehr. Aber beim zweiten Mal war sie dann nicht mehr so begeistert davon. Fand ja das irgendwie weniger cool. Und die anderen Kinder, die dabei waren, wollten auch nicht so recht. Also 4 Fahrten haben wir es mit ihr geschafft. Bei der einen Fahrt war es so, dass ein Mädchen sich vor uns gesetzt hat und unsere Prinzessin mag ja keine anderen Kinder sonderlich gerne. Deswegen war natürlich Holland in Not, dass das Mädchen dann vor uns saß und nur noch geheult, bis ich sie auf meinen Schoß setzen musste und die restliche Fahrt auf meinem Schoß verbracht hat. Naja, das werden wir jetzt wahrscheinlich für nächstes Jahr jetzt noch, ich glaube, vier Fahrten. Ja, wir werden halt gucken, ob wir nächstes Jahr das nochmal machen. Vielleicht mag sie es dann lieber. Ja, ansonsten war es das von unserer Woche. Ja, ich habe gestern noch, nachdem wir spazieren waren, beziehungsweise vom Weihnachtsmarkt nach Hause gekommen sind, habe ich sie kurz noch in die Badewanne gesteckt, damit sie sich ein bisschen aufwärmt. Und das sah so gemütlich aus. Oh, das sah so schön gemütlich aus. Und dann, als ich dann aus der Badewanne, war echt schon kurz davor zu sagen, komm, rutsch mal, ich setz mich dazu. Und als sie dann wie mit dem Baden fertig war, habe ich meinem Göttergarten gesagt, kannst du dir bitte ins Bett bringen, ich muss jetzt sofort ein Bad nehmen. Und ja, habe mich das erste Mal seit 9 Jahren, glaube ich, wieder in die Badewanne reingelegt. Oh, das war so schön. Ich weiß gar nicht, warum ich es früher so verteufelt habe. Es ist so toll. Ja, dann lag ich halt in der Badewanne, habe mir einen Podcast angehört. Ah, entspannt, war so schön warm und gemütlich. Ich weiß nicht, früher mochte ich das gar nicht. Also ich weiß nicht warum, aber mochte ich früher irgendwie duschen lieber. Duschen ist auf jeden Fall schön. Aber wenn man echt so durchgefroren ist, dann ist dieses Baden doch eine ganz coole Sache. Also, vielleicht nutze ich das jetzt öfters. Mal schauen. Ja, das war der Sonntag. Die Nacht war wieder weniger schön. Die Kleine bekommt wahrscheinlich gerade wieder Zähnchen. Und bei ihr ist das immer so geballt. Irgendwie wochenlang oder monatelang ist nichts. Und dann kommt alles auf einmal und da sind die Nächte ein bisschen anstrengender und ein bisschen kürzer. Ist ja auch nicht schön, tut ja auch weh, ist ja auch doof. Habe ich volles Verständnis für. Ja, also, dass ich irgendwie erst 2 Stunden oder so bei ihr geschlafen habe und dann gehofft habe, ist jetzt gut. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt schläft er halt alleine. Machen, dass ich dann irgendwie im Bett war. Halbe Stunde später hat sie sich nochmal gemeldet, ist mein Mann darüber gegangen, hat den Rest der Nacht mit ihr verbracht, dass ich heute Morgen Punkt 6 Uhr aufstehen konnte. Juhu. Ja. Ansonsten, hier bin ich schon wieder fast zu Hause. Vielleicht erzähle ich heute nochmal von meinem Nachmittagserlebnis. Ach ja, mein Mann hat mir gesagt, ich soll nicht versuchen, witzig zu sein. Ich versuch's auch gar nicht. Jeder, der mich als witzig wahrnehmen sollte, soll das bitte sofort unterlassen. Das wird auch nicht witzig gemeint. Ich nehme jetzt meinen Tod ernst. So, ich bin jetzt zu Hause und melde mich vielleicht nochmal später. Tschüss. So, ich habe, wie gesagt, ich melde mich nochmal später. Ich melde mich einfach nochmal später. Der Göttergatte ist gerade bei einem Konzert von Element of Crime und ich habe Babydienst, Kinderdienst, Dienst am Kind. Wie man es nennen mag. Und die Kleine schläft. Und das ist gerade ein bisschen entspannt. Ich hatte gerade oder vorhin meine zweite Ukulelenstunde bei meinem neuen Lehrer. Und meine neue Silent Juke ist da. Und ich habe gerade auch fleißig schon geübt und probiert. Das ist schon ganz cool. Also, das ist ein ganz leiser Sound, also das ist so eine Silent Juke, die hat keinen Resonanzkörper, das ist einfach so ein Holzbrett so gesehen, ein bisschen geschlitzt wie so eine Ukulele, mit 4 Saiten bespannt und dann entsprechend ist halt, wenn man die Saiten anschlägt, kein Ton da, also schon ein minimaler Ton, ich spiele das mal kurz an. So, man kann schon ein bisschen was hören, das wäre auch voll laut, aber das ist immer noch sehr, sehr leise, also quasi wohnungskompatibel und kleinkindkompatibel, ja, dass ich abends auch ein bisschen üben kann. Und ich habe schon den ersten Song angefangen zu üben. Vielleicht gebe ich den auch einfach mal zum Besten, wenn ich so weit bin und das ein bisschen besser spielen kann. Ich würde nicht verraten, was das ist. Das muss dann natürlich von meinen Zuhörern erraten werden, was das für ein Song ist. Und derjenige, der es erraten kann, kriegt auch ein Geschenk. Aber ich bin noch nicht so weit. Also wenn ich dann so weit bin, werde ich Bescheid geben und das Ratespiel ausrufen. So, So viel dazu, was ich auch festgestellt habe, dass im gleichen Gebäude, in dem ich mein Will und damit ich Musikunterricht habe, ist auch eine Station oder eine Stelle für Bewährungshilfe, nennt sich Bewährungshilfe. Und da habe ich gedacht, ah super, ich stelle schön meinen 2000 Euro Fahrrad unten ab vom Eingang. Nicht, dass ich da jemandem was vorstellen würde. Es sind ja wirklich Leute, die auf Bewährung sind. Und ich wurde ja auch geholfen. Also gehe ich mal davon aus, dass die keine bösen Gedanken hegen. Und dass ich dann runtergegangen bin. Ich weiß nicht, was da für Menschen standen. Aber da stand auf jeden Fall eine Gruppe von Männern, die geraucht haben. Aber die haben einen recht netten Eindruck gemacht. Die haben mir einen schönen Abend gewünscht. Mein Fahrrad war auch noch da am Stück. Also ich glaube, dass nichts Schlimmes passiert. Ich glaube, das sind einfach nur blöde Vorwürfe, Vorurteile von mir. Die völlig gehaltlos sind. So würde ich das jetzt einfach behaupten. Ja, der Unterricht ansonsten eigentlich ganz cool. Also man hat nur eine halbe Stunde Zeit gemeinsam, aber trotzdem kriegt man noch vieles geschafft. Trotz allem ist man noch ein bisschen Quatsch zwischendurch. Also es scheint irgendwie doch sehr auf wie ich schon beim ersten Mal gesagt habe, sehr auf Leistung irgendwie aus zu sein. Und den Eindruck habe ich jetzt auch, da hat mir jetzt auch Aufgaben aufgegeben, was ich bis zum nächsten Mal jetzt machen soll. Und ja, das versuche ich jetzt zu beherzigen. Genau, jetzt habe ich ja meine Silent Duke und werde fleißig üben. Muss nur die richtigen Batterien finden, dass ich jetzt auch mit Kopfhörern spielen kann. Momentan höre ich halt nur auf dieses Gleisegeräusch, was im Grunde eigentlich auch ausreicht. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz nettes Ding. Ist auch recht leicht. Ich hatte mal eine Silent Duke, die mit der war ich nicht so zufrieden. Die habe ich damals zurückgeschickt, weil die auch so nicht bunt rein war und man die nicht so richtig spielen konnte. Die hier scheint meiner Meinung nach in Ordnung zu sein. Hat ein bisschen kleiner. Sonst habe ich eine Tenor. Was ist das? Eine Konzertgröße. Ich sag mal, für meine spielerische Leistung reicht das vollkommen aus, von den Bünden her. Also, ne, wahrscheinlich, wenn, weiß nicht, ich habe ja auch eine normale Konzertgröße zu Hause. Vielleicht steige ich komplett auf die Konzertgröße, wobei ich mich schon in die Schnur sehr gewöhnt habe und die ganz gerne spiele. Die, aber ich finde, die hat einen ganz netten Sound auch. Ja, was komisch war, da, wir haben neben dem musikalisch, also instrumentalen Stück, haben wir noch was anderes geübt, und zwar so ein Ska-Song. Und da hat er mir gesagt, ich soll was mit dem Plektron spielen, was ich schon mal ganz komisch finde. Ich bin kein großer Plektron-Fan, aber vielleicht ist es auch Übungssache, Gewöhnungssache. Und ja, hol mir dann einfach eins und versuche das mit einem Plektron zu spielen. Es ist witzig, also von meiner vorherigen Musikschule war das irgendwie ein Thema, dass man irgendwelche Sachen mit einem Plektron spielt. Man musste sich immer die Finger irgendwie schlagen. Komisch. Also das große Glück ist ja, ich arbeite direkt neben einem sehr großen Musikgeschäft in Köln, also nicht Music Store, keine Sorge, aber ein anderes großes Musikgeschäft und da kann ich ja morgen in der Mittagspause, einfach mal in der Mittagspause halt runter und mir so ein Plektron anholen. Die Zeit geht doch schon relativ schnell um, wenn ich mir so das Ganze, meinen ganzen Terminkalender angucke, ist ja schon bis Weihnachten quasi alles durchgeplant, sodass man kaum noch irgendwas anderes dazwischen kriegt, also weil mein Arbeitgeber hat ja auch diese Aktion gemacht, Wunschbaum, dass sich Kinder von aus sozialen Brennpunkten sich irgendwelche Wünsche aufschreiben konnten und die wurden dann auf einen Baum gehängt und jeder Mitarbeiter konnte sich dann so einen Wunsch vom Baum nehmen und diesen Wunsch dann erfüllen, indem er halt das zum Beispiel kauft oder ja, jemandem einen Auftrag gibt, der Mitarbeitervertretung das Ganze initiiert habe, einen Auftrag gibt und eine Summe X was zu kaufen, also das entsprechende Geschenk zu besorgen. Und ich musste schon letzte Woche direkt losrennen, das kaufen, weil ich festgestellt habe, ich habe keine Zeit sonst, mich darum zu kümmern. Deswegen bin ich direkt letzte Woche schon los und habe das besorgt. Während andere das halt irgendwie alles online bestellen. Ich versuche möglichst wenig online zu bestellen, weil ja, man will ja schon die lokalen Geschäfte irgendwo unterstützen und ja, irgendwie, weiß ich nicht, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwas bestelle, auch der Umwelt zuliebe und ja, die Paketboten sind ja auch maßlos unterbezahlt und das ist alles so ein bisschen unschön. Also ja, das, der Kapitalismus schlägt um sich und man muss es nicht unbedingt alles befördern und für gut heißen. Deswegen, ja, erstmal nicht unbedingt alles, also wenn es geht, mal ohne Paketdienst. Wobei ich muss sagen, meine Silent Duke habe ich jetzt bei Thomann bestellt, also einem Online-Shop. Ja, ich hätte natürlich auch zum Music Store fahren können, die gleiche Ukulele für den gleichen Preis kaufen können. Und hat sich halt, ja, nicht versenden lassen können, sondern einfach kaufen können. Aber ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, tatsächlich. Ich wollte es eigentlich auch machen. Aber war dann schon, als, na, blöd, ich habe nicht vorher darüber nachgedacht, dass ich das hätte da kaufen können. Weil als mir das eingefallen ist, hatte ich schon die Bestellung aufgegeben und die war schon auf dem Weg. Ja, war halt so. Ja, außerdem zum Thema Kapitalismus habe ich ja heute, also ja, um dann ein bisschen die Konsumgierde meines Kindes zu befördern, gucke ich ja gerade nach Weihnachtsgeschenken, was ich dir alles schenken kann. Ich meine nicht, dass, also wir haben schon ungefähr einen Haufen Weihnachtsgeschenke für sie, aber ich wollte noch was gucken und zwar war ich heute bei Tiki Max in Köln und da habe ich letztens noch so ein Büchlein gesehen mit Musik und irgendwelchen Geräuschen halt. Hab erst mich dagegen entschieden, weil ich dachte, ah, nee, ist vielleicht nicht so das Wahre und Ding, das Geräusche macht, geht mir auch selber einfach mal auf den Sack, lässt du das mal lieber sein. Und jetzt hat der Göttergatte ja ein Buch gekauft mit Geräuschen. Und ich habe gedacht, ach, tust du dein Kind auch was Gutes und holst dir nochmal so ein Buch mit irgendwelchen Geräuschen, mit anderen Geräuschen. Nachgedacht, das wäre ich gar nicht so, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Interessant, die hat hier ein Buch, was Geräusche macht, das reicht ja auch vollkommen. Naja, auf jeden Fall wollte ich für Weihnachten ja sowas besorgen, weil ich bei Tiki Max, um das Buch nochmal zu kaufen, war natürlich nicht mehr da. Was ja auch nicht schlimm war, aber was ich da gefunden habe, war so ein kleines Baby-Hai-Kostüm. Das wollte ich dann haben für nie so viel Geld. Also, ja. Ja, war blöd. Naja, und dann, ne, dann bin ich in die Schlange und es hat alles relativ lange gedauert, weil doch relativ viele Leute da sind oder da waren. Und dann wollte ich runter aus dem Laden. Das war allerdings nicht möglich, weil die einzige Rolltreppe, die runterführte, war gesperrt. Und ein freundlicher Mitarbeiter von Tiki Max hat mir empfohlen, einfach den Fahrstuhl zu nehmen. Ja, dummerweise war das natürlich die Mittagszeit und ich war nicht die Einzige, die diese tolle Idee hatte, zu Tiki Max zu gehen, sondern ungefähr 1000 andere Leute auch. Und von diesen 1000 Leuten waren ungefähr 80% mit Kinderwagen unterwegs und alle wollten natürlich diesen Aufzug nehmen. Die Kinderwagenleute natürlich völlig zu Recht, die anderen, weil die einfach keine andere Wahl hatten. Und es war eine Vollkatastrophe. Man kam irgendwie nicht runter. Irgendwann haben die Rolltreppe freigegeben. Dann bin ich auf die erste, also ich war in der zweiten Etage, dann bin ich auf die erste Etage, vor der Hoffnung dann noch auf das Erdgeschoss zu gelangen. Doof war nur, dass die Rolltreppe zum Erdgeschoss jetzt auch gesperrt war. Also die haben nach und nach alle Rolltreppen gesperrt. Blöd. Ja, ich habe einen freundlichen Mitarbeiter nochmal gefragt, wie ich denn jetzt hier rauskommen würde. Und er hat gesagt, ich würde mich einfach nur gedulden in 10 Minuten. Ich stelle die Rolltreppe zur Verfügung. 10 Minuten finde ich aber ein bisschen heftig. Einfach nur darauf zu warten, dass man aus dem Laden gehen kann. Erstens, zweitens finde ich es auch ein bisschen bedenklich wegen der Sicherheitsmaßnahmen. Wie kann es denn sein, dass es der einzige Weg ist, diesen Laden zu verlassen über diese dusselige Rolltreppe? Darf eigentlich so nicht geben. Haben sie eigentlich eine Business Impact Analyse mal durchgeführt? Ein Notfallmanagement. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie gesetzeskonform ist, dass man nur eine bescheuerte Rolltreppe hat, die nach unten führt und sonst keinen Weg oder keine Möglichkeiten hat, diesen Laden zu verlassen. Also ich finde das schon ziemlich fatal. Naja, und dann hat sich der Mitarbeiter einfach mal erbarmt, die Rolltreppe, die nach oben führte, gestoppt und sie für die Leute freigegeben, um den Laden zu verlassen. Und dann hat die ganze Zeit im Zug gerufen, bitte vorsichtig, vorsichtig, als ob wir alle rein, weil sie diese Rolltreppe runterfallen würden. Aber war schon irgendwie schräg. Diese Besuch war irgendwie ganz schräg. Ja, komisch war das. Ja, das war mein Nachmittagserlebnis heute. Die ganze Aktion hat mich dann für eine Stunde gekostet. Na, dafür habe ich jetzt ein süßes Baby-Shark-Kostüm. Baby-Hai. Ja, ich hoffe, die wird es mögen und es anziehen. Und ja, es wird bestimmt ganz witzig. So, jetzt gehe ich mal weiter üben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.